Konsensuskreierung in einer Blockchain, ebenfalls Mining genannt. Konsensuskreierung in einem dezentralen System muss per Definition etwas kosten, um alle Teilnehmer dazu zu bringen, durch einen optimalen Konsensusalgorithmus die bestmögliche Realität abzuspeichern. Bei einer Blockchain gibt es keinen Teilnehmer, der wichtiger oder weniger wichtig ist, sondern alle Teilnehmer sind gleich. Entsprechend hat auch jeder das gleiche Recht, eine Information auf der Blockchain einzutragen bzw. eintragen zu lassen. Dies gilt, solange natürlich die kryptografischen Regeln eingehalten werden und keine Veränderungen passieren, die eigentlich gar nicht erlaubt wären. Was geschieht jedoch, wenn ein Teilnehmer zuerst das eine Update aussendet, zum Beispiel ein Ja, und kurz darauf die gegenteilige Information kommuniziert, also ein Nein? Damit es bei einer Blockchain zum Konsensus kommt, müssen mindestens 51% der Teilnehmer, also die Mehrheit, einen Eintrag in der Blockchain übernehmen. Nur dann gilt dieser als confirmed, zu Deutsch bestätigt. Wenn danach weitere Blöcke, also Updates, folgen, so bestätigen diese die vorherige Information, da in einer Blockchain ein Block nur dann verändert werden kann, wenn auch alle folgenden Blöcke verändert werden. Aus wirtschaftlicher Sicht muss es also etwas kosten, einen Block zu kreieren, ansonsten kann Information kostenlos kreiert, verändert oder gelöscht werden. Außerdem könnte man bei einer kostenlosen Konsensuskreierung zahlreiche Fake-Server schaffen, welche fiktiv 51% der Teilnehmer repräsentieren und somit bei der Konsensusabstimmung aus einem dezentralen System ein zentrales System machen könnten, da diese Server am Ende nicht unabhängig agieren würden. Man spricht hierbei von einer Cyberattacke. Um eine solche zu vermeiden, benötigt ein dezentrales System faire Konsensusmechanismen. Der bekannteste Konsensusmechanismus sieht so aus. Um einen Block, also ein Update, zu kreieren, muss ein Teilnehmer mit seinem Computer eine Rechenleistung erbringen, mit der ein zufälliger Hash zum Originalergebnis rückgerechnet werden muss. Man spricht bei dieser Hashing Power, also die Macht, Hashes durchzurechnen, vom Beweis durch Arbeitsleistung, beziehungsweise auf Englisch von Proof of Work. Dieser Konsensusmechanismus wird als Mining bezeichnet und ist der bekannteste unter den Public Blockchains. Der Vorteil liegt auf der Hand. Um ein Update auf der Blockchain durchzuführen, muss man einen Beweis erbringen, dass man Rechenarbeit verrichtet hat. Dieser Beweis funktioniert sehr einfach und kann auch nicht gefälscht werden. Man könnte diese Rechenarbeit theoretisch selbst vollbringen und selbst einen Block minen. Doch in so ziemlich allen Blockchains bezahlt man per Transaktionsgebühr bzw. auf Englisch Transaction Fee einen Miner, welcher das für einen übernimmt. Der riesige Nachteil ist, dass durch diese Funktion enorm viel Energie dafür verschwendet wird, Konsensus zu kreieren. In einigen Ländern, wie zum Beispiel Island, fließt dadurch mittlerweile fast die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs des Landes in Mining. Deshalb wird fieberhaft an neuen, weniger verschwenderischen Konsensusmechanismen gearbeitet, wie du noch gleich hören wirst. Solche Gebühren zur Konsensuskreierung können entweder direkt in Form von Fees, also zu Deutsch Gebühren, entrichtet werden. Sie können aber auch indirekt als Kosten entstehen, indem jeder Computer selbst die Arbeit verrichtet und die Gebühr auf diese Weise bezahlt. Gebühren können auch in Form von Inflation anfallen, indem Minern bei der Konsensuskreierung zusätzlich zu den Gebühren noch kostenlose Informationen auf der Blockchain gegeben wird. Das geschieht zum Beispiel bei Kryptowährungen in der Form, dass bei Inflation Coins an die Miner bezahlt werden. Fälschlicherweise glauben viele Leute dann, dass Mining bei einer Kryptowährung mit Coin-Entstehung gleichzusetzen ist. In Wirklichkeit ist dies jedoch lediglich eine Nebenfunktion des Minings und praktisch eine Konsensusgebühr. Bei Blockchains, welche nicht finanzielle Informationen wie Kryptowährungen abspeichern, kann durch Mining neben den Transaktionsfees ebenfalls ein Guthaben gegeben werden, um nachfolgend Informationen kostenlos eintragen zu können, je nachdem, welche Information eben abgespeichert wird. Wenn man sich Kryptowährungen ansieht, passiert hierbei nichts anderes. Dem Miner wird ein Wert gegeben, über den er danach frei verfügen kann. Und bei anderen Blockchain-Anwendungen handelt es sich einfach um andere Informationen als Finanzen. Neben Proof of Work als Konsensusmechanismus kann man als Gebühr auch Geld hinterlegen. Dies wird dann als Proof of Stake bezeichnet. Dieser Mechanismus ist jedoch aufgrund von einigen Problemen noch nicht sehr verbreitet und zudem ziemlich umstritten. Weiters gibt es Möglichkeiten, Gebühr als Reputationsrisiko zu erheben. Ein solches Proof-of-Importance-Modell wäre theoretisch das Beste, da eine gute Reputation schwer aufzubauen, doch bei Fehlverhalten leicht zu zerstören ist. Dezentrale Systeme wie der Hashgraph bauen auf einen solchen Mechanismus auf, sind allerdings noch nicht vollständig getestet. Ein dezentrales System bringt also im Vergleich zu einem zentralen System immer erhöhte Kosten mit sich. Des Weiteren hat ein dezentrales System auch gewisse Limits in der Anzahl der Updates pro Sekunde. Da jeder Teilnehmer auf dem aktuellen Stand der Datei gehalten werden muss, ist ein dezentrales System auf der Basisstruktur nicht unendlich skalierbar. Viele Blockchains versuchen hier Abkürzungen zu nehmen, indem sie ihren Konsensus zentralisieren. Statt alle an der Konsensusbildung zu beteiligen, bestimmen das nur einige wenige. Wie sinnvoll dies für ein pseudo-dezentrales System ist, wird sich jedoch erst dann zeigen, wenn diese wenigen den Konsensus zu missbrauchen versuchen. Immer wieder kann es zu widersprüchlichen Informationen kommen, zum Beispiel Double Spending bei Kryptowährungen. So kann zum Beispiel ein Angreifer versuchen, einen Vertrag einmal das eine und dann wiederum das andere aussagen zu lassen. Um das in einem dezentralen System zu verhindern, sieht man Konsensus erst dann als gegeben an, wenn Information wiederholt bestätigt wurde. Nachdem neue Information auf der Blockchain etwas kostet, wird es immer teurer und teurer zu versuchen, ältere Informationen nachträglich zu ändern, da man ja immer mehr neue Informationen ebenfalls ändern und die Kosten dafür entrichten müsste. Dies trifft natürlich nur bei einem wirklich dezentralen System zu, denn in einem pseudo-dezentralen System kann man, ähnlich wie in einem zentralen System, Informationen ganz einfach manipulieren. Kommt es einmal bei einer Blockchain zu unvereinbaren Unstimmigkeiten über den Konsensus, entsteht ein Fork, zu Deutsch eine Gabelung. Die Teilnehmer ordnen sich dann je nachdem, welche Informationen sie als Wahrheit ansehen und welche nicht, der einen oder der anderen Gruppe zu. Solche Forks können soft als reines Update passieren oder hard, wenn konträre Informationen auf den jeweiligen Informationssträngen gespeichert wird. Auf lange Sicht halten sich nur die wenigsten Hard Forks, da es aufgrund der Kosten irgendwann meist unrentabel bleibt, den Konsensus gespalten weiterzuführen. Und dies bringt uns auch schon zum nächsten Punkt, nämlich den, wie man eigentlich eine Blockchain kreiert.